Erster an diesem Tag wird der Herr mit seinem großen und starken Schwert den Leviathan, die schnelle und die gewundene Schlange, bestrafen und den Drachen im Meer töten. Zweiter an diesem Tag singt man ein Lied über einen schönen Weinberg. Dritter ich, der Herr, bin sein Beschützer. Ich gieße ihn ständig, damit niemand ihm schaden kann, und ich beschütze ihn Tag und Nacht. Vierter ich bin nicht mehr zornig. Wenn ich aber Dornen und Gestrüpp finden würde, würde ich sie im Kampf angreifen und alles verbrennen. Fünfter es sei denn, die Menschen suchen meinen Schutz und schließen Frieden mit mir. Sechster in Zukunft wird Jakob Wurzeln schlagen, und Israel wird blühen und wachsen, so dass sie die ganze Welt mit Früchten füllen. Siebter hat der Herr sein Volk so gequält, wie er dessen Peiniger gequält hat? Oder wurde es getötet, wie seine Mörder getötet wurden? Achter nein. Du hast mit ihnen durch ihre Verbannung und Entlassung verhandelt. Er hat sie mit einem heftigen Sturm fortgeschickt, als der Ostwind wehte. Neunter deshalb wird Jakobs Sünde dadurch vergeben, und das wird das Ergebnis seiner Reinigung sein, er wird alle Altarsteine wie zerbrochene Kalksteine machen, so dass keine Ascheren und Sonnensäulen mehr stehen. Zehnter denn die befestigte Stadt liegt verlassen da, wie eine menschenleere und aufgegebene Steppe. Dort weiden Kälber und fressen die Büsche ab. Elfter wenn die Zweige verdorren, werden sie abgebrochen, und Frauen kommen, um sie anzuzünden. Denn es ist ein Volk ohne Verständnis. Deshalb hat sein Schöpfer kein Mitleid mit ihm, und der, der es gemacht hat, zeigt ihm keine Gnade. Zwölfter an diesem Tag wird der Herr die Körner vom Fluss Euphrat bis zum Bach Ägyptens ausklopfen. Aber ihr, die Söhne Israels, werdet einzeln gesammelt werden. Dreizehnter an diesem Tag wird eine große Posaune geblasen werden, so dass alle, die in Assyrien verloren waren und nach Ägypten vertrieben wurden, nach Hause kommen und den Herrn auf dem heiligen Berg in Jerusalem anbeten.